Läuft. Ich esse jetzt mal so ein Schwein. Ein ganzes Schwein. Ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt den Traum erfüllen, den sonst mehr Dominik anbringt. Einen Schweinekopf essen. Ist das geil. Und in dem Fall sogar vegan. Sicher? Da ist bestimmt Gelatine drin. Gelatine. Also es gibt so ähnlich aussehende Tierchen von Schweine. Ich glaube, Katjes sind vegan. Ich rede durch. Ich geh mal ein bisschen nach unten mit deinem Mikro. Ich glaube, dann schnäufelst du weniger rein, wenn du ausatmest. Schnäufeln? Schnäufel mal raus. Gar nicht, wie ich ausatme. Mal so ein viel besser. Ja, ja, aber super. Jetzt habe ich mit dem Mund ausgeschnauft. Ja. Egal, darf ich jetzt anfangen? Ja, ich. Ja, denn es gibt 10 Hinweise. Denn wir sind hier bei der Kurzform von Ach. Denn die Person, die zu erraten gilt, weilt nicht bei uns. Aber Jürgen wird uns zu ihr bringen mit 10 Hinweisen auf seiner Schatzkarte der guten Laune. Und los geht's. Bin es ich oder hat der Philipp gerade irgendwas einfach nur dahin gesabbelt? Egal. Du hast nur, ja. Ich wurde am 27. November 1940 in San Francisco geboren. Lange Jahre meines Lebens verbrachte ich jedoch im Ausland. Harvey Milk. Was? Harvey was? Harley Davidson. Nein. Ist das wirklich? Gab es den wirklich? Nein. Das ist blöd, ne? So ein konkreter Hinweis, der einen trotzdem nicht auf die richtige Fährte bringt. Das ist meine Spezialität? 1961 schrieb ich mich an der University of Washington ein und studierte Philosophie, Schauspiel, Psychologie und noch ein paar andere Fächer. Marlon Brando. Nein. Paul Newman. Nein. Boah, könnte gefühlt gerade noch jede Person der Welt sein. Jeder. Jeder, zumindest jeder, der im November 1940 in San Francisco geboren wurde. Vielleicht hilft euch ja Hinweis Nummer 3. Mein Vater war Opernschauspieler, meine Mutter hatte unter anderem deutsche Wurzeln, aber auch Beziehungen zu einem mächtigen Clan. Der Dominik schaut aus. Wie heißt denn der Schauspieler? Gleich schmelzt. Wie heißt auch gleich, ja. Wer ist denn der Schauspieler, dem man so Mafia-Strukturen nachsagt? Ray Liotta. Oder welche gibt es da? Sodom, das sind ja mehrere. Stimmt. Frank Sinatra. Nein. Aber der hatte ja auch hier Beziehungen. Die hatten alle Beziehungen. Aber ich wollte gerade sagen, die Leute aus dem Rat Pack, würden die vom Jahrgang her passen? Ja, oder? Mhm. Ungefähr? Nee, oder nee, es war früher noch. Ich glaube nicht. Stimmt. Ich glaube nicht. Der Sohn von Frank Sinatra. Ach, stimmt. Little Frank Sinatra. Frankie Sinatra. Frankie Sinatra. Frank Sinatra Jr. Wir gucken ja gerade, und ich weiß, wir sind spät dran, wir gucken gerade Californication, meine Frau und ich. Also wir sind Jahre zu spät dran. Aber es wird am 14. August von Netflix entfernt, deswegen müssen wir es jetzt schnell noch durchbingen. Und da habt ihr das geguckt? Der Zwang zum Bingen. Wir sind jetzt in der Staffel, wo er mit diesem Samurai Apocalypse, mit diesem schwarzen Hip-Hopper irgendwie für den schreibt oder für den mit dem zusammenarbeitet. Und der hat in seiner Entourage so einen kleinen Wüchsigen, und der aber sich anzieht und aussieht wie Mr. T. Und sie nennen ihn Lowercase T. Das ist erstaunlich. Das ist halt genau mein Humor. Oh Mann. Vor allem, wenn ich vorher, so 2 Minuten vorher sage, ey, guck mal, der sieht aus wie Mr. T. Und dann nennen die den Lowercase. Das finde ich sehr lustig. Und um noch blöd klug zu scheißen und vielleicht dir was Neues zu erzählen, weißt du, warum es eigentlich Lowercase heißt? Ja, das wusste ich mal. Weil das die tatsächlich, ja, lass mich ran, weil als die damals die Buchstaben gesetzt haben, in der Zeitungsdruckerei, genau, musstest du die ja mit so Bleidingern richtig setzen. Und dann gab es immer unterschiedliche Fächer für die Groß- und die Kleinbuchstaben. Genau, die einen waren oben. Die Kleinen waren im Lowercase, waren in unten, der unteren Kiste. Genau. Ich freue mich immer, wenn ich mit Wissen glänzen kann. Das passiert mir ja hier nicht so oft. Die Stolzheit guckt. Ja, um einen ehemaligen Mitschüler von mir zu zitieren, du bist so schlau. K-L-U-K. Ich habe mir ein Schwein verdient. Ich finde es geil. Normal haben wir so umgebaute Wii-Remotes, dass wir draufklicken können, drücken können, und wenn wir schmatzen oder trinken oder sonst wie. Und die haben wir heute nicht. Und in dem Moment, wo wir die nicht haben, futtert der Kollege Kraus jetzt extra Schweine. Gelatine. Sicht, die habe ich mir verdient. Vor allem das erste Mal überhaupt, dass es im Podcast gegessen wird nebenher. Ihr habt euch das noch nicht verdient, denn ihr seid bei Hinweis Nummer 4 und habt immer noch keine Ahnung. Richtig. In meiner Kindheit im Exil wurde ich von meinen englischen Mitschülern oft verspottet. Schlägereien waren an der Tagesordnung. Zitat, ich war ein Straßenkind und suchte Kämpfe. Wir benutzten Ketten und Stifte, in denen Messer versteckt waren. Wow. Im Exil. Okay. Ich habe gesagt, er ist nicht in San Francisco aufgewachsen. Heinz Rühmann. Der ist auch nicht in San Francisco aufgewachsen. Hinweis Nummer 5. In einer Schulboxmeisterschaft besiegte ich meinen englischen Kontrahenten, den dreifachen Schulchampion, ohne dass ich vorher schon mal groß geboxt hätte. Wow. 1958 gewann ich außerdem eine Cha-Cha-Cha-Meisterschaft. Eine Cha-Cha-Cha-Meisterschaft. Der Tanz. Ja. Stark. Also meine Frage ist tatsächlich, ist es ein Philipp-Kandidat oder kann man drauf kommen? Das sind wilde Unterstellungen, das werde ich nicht beantworten. Sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Ja, nee, ich hatte wirklich Sorge, dass ihr da vielleicht schon eine Idee habt. Ich wüsste dahin nur zu gerne, ob die Person noch lebt. So ein bisschen Nein. so Quarzsand in ihren Boxhandschuhen hatte oder. Nee, aber Stifte im Messer im Stift. Ja. Ja, sehr gut. Ich verstarb vermutlich an den Folgen einer Hirnschwellung, ausgelöst durch eine allergische Reaktion auf ein Schmerzmittel. Das hängt womöglich aber auch alles mit meiner jahrelangen Einnahme von Cortison zusammen, das ich nach einem Bandscheibenvorfall brauchte, um überhaupt wieder trainieren zu können. Vielleicht hatte ich auch eine Nebennierenkrise oder es waren einfach zu viele Steroide. Die entfernten Achselschweißdrüsen waren es sicher nicht. Achselschweißdrüse ist mein Wort des Jahres. Das passt auch gut zu den Temperaturen hier. Mhm. Ich habe ein wunderschönes Wort aus der Schweiz mitgebracht und es ist dort auf Speisekarten zu finden und es heißt Rahmzuschlag. Rahmzuschlag? Ja, Rahmzuschlag. Das heißt, du möchtest extra Sahne? Korrekt. Geil. Das ist so ein schönes Wort. Das sehe ich auch. Gibt es Schweizer Pornos? Mit extra Rahmen. Das wäre so geil, wenn er einfach der Name von so einem typischen Facial-Video einfach zugeschlagen hat. Nein. Oh, bitte nein. Ich denke ja immer mal so drüber nach, so nachdem wir so eine Folge aufgenommen haben, ob das jetzt eine war, die ich auch mal meiner Tochter irgendwie zum Hören geben kann, weil die ja sich schon dafür interessiert, was wir hier machen. Und, bei der hier? Nee, ja, unbedingt, total dringend. Vorbei. Siebtens, ich lebte verschwenderisch. Obwohl ich mit den Zahlungen für mein Haus im Rückstand war, kaufte ich mir einen Porsche und fuhr mit Steve McQueen Rennen entlang des Mulholland Drive. Mulholland Drive, glaube ich, spricht man so aus. Wie heißt denn der Mann? Das sage ich dir nicht, wie er heißt. Der. Aber guter Trick. Guter Trick. War es James Dean? Nein, macht überhaupt keinen Sinn. Habe ich verraten, dass es ein Mann war. Aber wer fährt denn mit Steve McQueen Rennen? Fast. Wäre ich drauf reingefallen. Vielleicht hilft euch Hinweis Nummer 8, das ist mein Lieblingshinweis. In einem meiner Filme prügelte ich mich mit Kareem Abdul-Jabbar. Bruce Lee. Das war so klar, dass der Dominik, Dominik da drauf kommt. Aber ich habe tatsächlich überlegt in den Steroiden, weil mir das nicht bewusst war. Aber Moment, aber Bruce Lee hat sich die Achselschweißdrüsen offensichtlich. Ach was, okay. Aber also dieser Kampf mit, hast du den vor Augen, hast du den mal gesehen? Das ist phänomenal. Der Typ ist halt doppelt so groß und das ist so ein geiles Kampftempo, das ist so schön. Das kann ich jedem mal empfehlen. Wow. Weißt du, wer Kareem Abdul-Jabbar ist? Ja, aber ich weiß nicht seinen Kämpfernamen. Das ist ein Basketballspieler. Hat er nicht einen anderen Namen noch als Basketballer? Ist der nicht bekannt unter irgendwas anderem? Nee, tatsächlich. Was passiert ist, der ist zum Islam übergetreten. Der war im College. Genau. Hieß er Lur al-Sanida und ist dann aber zum Islam übergetreten und ist aber genau wie Yusuf Islam oder keine Ahnung halt. Also es gab dann nicht einen anderen Namen. Also der hat keinen Kampfnamen oder so nochmal gehabt, sondern war immer dieser Basketballer und ist derjenige, der in der NBA-Geschichte die meisten Punkte erzielt hat. Und der ist auch, wenn er irgendwann stirbt, tatsächlich interessant, weil der ein unglaublich komplexes Wesen ist, weil der einfach mega introvertiert war das ganze Leben lang und dann irgendwann angefangen hat, in Filmen mitzuspielen, wo er vorher nicht mal mit Leuten geredet hat, gefühlt, und dann hier mit Bruce Lee zum Beispiel gekämpft hat. Oder in Airplane zum Beispiel ist er der Co-Pilot. Genau. Nicht oder der Co-Pilot. Nein, er ist doch einer von denen, die da. Oder im Cockpit auf jeden Fall als Echt? Ist der Schwarze aus dem Kopf? Das wäre einer von denen, die bayerisch reden. Nee, bei diesem. Nein, stimmt. Ist er nicht, ja. Nee, also, du hast recht. Dieser Roger, was dein Vektor, da macht er mit bei dem Gag. Genau. Stimmt, das ist der Funke sozusagen an Bord. Und er hat auch irgendwie jetzt mit Dancing with the Stars in den USA. Also, was? Phänomenal, dieser der Typ. Der ist halt 2,18 Meter groß oder was? Ja. Aber ich glaube, dass meine letzten drei Hinweise hätten wahrscheinlich alle euch sehr schnell auf die Spur gebracht. Neuntens war nämlich, einmal brachte ich eine Nacht mit Chuck Norris in einer Hotellobby zu. Wir arbeiteten an unserer jeweiligen Technik. Nein, nicht dem Cha-Cha-Cha, wobei ich das echt lustig finde mit Cha-Cha-Cha-Chuck. Später standen wir uns auch auf der großen Leinwand gegenüber und das war Chucks Durchbruch. Aber nur, wenn er die Original-Chuck Norris Action-Jeans trägt. Ja, also mir war das nicht klar, aber Dominik weiß das bestimmt, dass Bruce Lee Chuck Norris groß rausgebracht hat. Ach was. Das, okay. Und zehntens, mein Geburtsname lässt sich frei interpretiert mit inspirierender Gartenzaun übersetzen. Gartenzaun? Das naja, nicht. Das steht für, direkt übersetzt heißt es Gartenzaun, aber das steht in der Sprache für San Francisco. Also das ist jemand quasi, der inspiriert, aber aus San Francisco kommt. Yun Fan war sein Geburtsname. Er hatte aber ganz viele Spitznamen, auch Kleiner Phönix, was ich spannend fand, weil seine Eltern haben schon mal einen Sohn verloren und deswegen haben sie ihn so ein bisschen wie ein Mädchen behandelt. Wow, ja, Kleiner Phönix ist eigentlich ein Spitzname für ein Mädchen und er hatte auch einen Ohrring, so deswegen, weil sie dachten, sie können den Tod überlisten, damit er ihnen nicht noch einen Sohn nimmt. Sehr schade, weil er tatsächlich ja relativ jung gestorben ist. Er ist relativ jung gestorben, habe ich jetzt gar nicht dabei. Das können wir. Wenn er 1940 gestorben ist und er ist ja schon in den 70er Jahren gestorben, oder? Das ist Wahnsinn. Der ist nicht wahnsinnig alt geworden. Einer seiner Spitznamen war noch der sich nie ruhig hinsetzt, was ich auch schön finde, wenn man ihn so vor Augen hat und seinen eigentlichen Namen, unter dem wir ihn kennen, den hat er von irgendeiner Ärztin bekommen, also die wahrscheinlich einfach seinen Originalnamen nicht aussprechen konnte oder irgendwas, ich weiß es nicht genau. Also ich habe über den wahnsinnig viel gelernt in der Recherche. Wie hieß er denn wirklich? Yun Fan. Yun Fan, das habe ich gehört. Yun Fan. Ich glaube, da gab es sogar noch eine dritte Silbe, die habe ich jetzt mal findet man es mit, mal ohne. Interessanter Fakt, ich weiß nicht, ob du sagst nichts mehr, oder? Ich habe hier noch Fakten noch und nöcher, wenn ihr die alle wissen wollt. Aber sein Lehrmeister, hast du dazu was? Nee, aber er hat ursprünglich das Kämpfen von seinem Vater gelernt und der war dann aber ihm, die Technik war ihm zu langsam, die von seinem Papa, und dann hat er seine Mama so lange bekniet, bis sie ihm Kampfunterricht ermöglicht hat. Und zwar ist er tatsächlich dann bei einem großen, ich weiß nicht, ob das Kung Fu ist, ja, ich glaube Kung Fu Meister in der Lehre gewesen, er Ip Man. Ja, genau. Und es gibt Filme, die Ip Man 1 bis 4, die extrem empfehlenswert sind, weil das halt, der ist auch ein total geiler Charakter. Das ist wirklich, man musste nicht von der Realität so weit abgehen, weil er halt bei einem legendären Kung-Fu-Meister halt schon gelernt hat. Der war total in sich gekehrt und bedacht und ruhig, so Gandhi-mäßig, aber halt ein mega geiler Kämpfer. Und ich muss ganz sagen, was für ein schöner Kontrast, so Gandhi-mäßig, aber haut mega aufs Maul. Aber das ist ja in dieser asiatischen Kampfsportlehre oft so verankert, genau. Also diese innere Ruhe. Der Witz ist, dass Bruce Lee am Anfang kämpfen gelernt hat, um seine englischen Mitschüler zu verprügeln. Und er hat auch am Anfang wirklich auf die eingedroschen, noch und nöcher, als er kämpfen gelernt hat. Und das hat sich bei ihm erst sehr viel später rausentwickelt, so diese Ausgeglichenheit. Aber ich finde es ja auch tatsächlich sehr, sehr spannend, dass er mit diesem Kampftechnik-Hintergrund jemand im Boxen besiegt. Das Boxen ist ja drastisch anders. Und selbst wenn es nur ein, du darfst deine Füße nicht benutzen in der Technik, die du gelernt hast. Ich weiß gar nicht, ob er da schon so wahnsinnig viel Kampfsport gemacht hat. Also er hat schon angefangen damit, aber ob er da schon so wahnsinnig weit war, das war ja noch in seiner Schulzeit. Aber er war halt sau sportlich und er war auch ein super Tänzer. Und das hat er ja dann alles, er hat ja eine ganz eigene Kampfsportrichtung entwickelt, mehr oder weniger. Also das gab es ja so in der Form nicht, was er gemacht hat. Und er ist auch berühmt geworden mit diesem One-Inch-Punch, glaube ich, heißt es, wo er einfach ohne groß auszuholen einen wahnsinnigen Impuls auf seinen Gegner überträgt. So, das ist ja sein Signature-Move. Und damit hat er auch damals die Regisseure überzeugt und seine Rollen bekommen. Also eigentlich genau deswegen. Ja. Und er hatte, das wäre noch ein guter Hinweis gewesen, der euch überhaupt nichts geholfen hätte. Nummer 13. Er hatte nach einem traumatischen Erlebnis in seiner Kindheit panische Angst vor Swimmingpools. Das wusste ich auch nicht. Ja, das hätte euch auch nicht weiß man was? Fast ertrunken oder? Ich glaube, seine Schwester hat ihn mal reingeschubst und das. Und dann wäre er halt, fast ertrunken. Gut. Dankeschön. Ja. War sehr interessant. That's racist. Was? Das war ein Zitat. Das war Klischee. Ja, aber ein Klischee ist ja immer was dran, das ist ja das. So, ich drücke überhaupt nicht. Ich drücke jetzt mal auf Stopp. Tschüss.